Diese gemeinsame Vorlage X hat in Wirklichkeit niemals existiert. Das wird allein schon schlagend durch den statistischen Befund bewiesen. Die Erscheinung, dass geradezu regelmäßig in der handschriftlichen Überlieferungsreihe die gemeinsamen Vorlagen in Verlust geraten sind, müsste bei der Annahme eines tatsächlichen Vorhandengewesenseins dieser Vorlagen durch eine Ungeheuerlichkeit, nämlich durch ein absichtliches Walten des Zufalls, erklärt werden. Die Fehler in den verloren gegangenen gemeinsamen Vorlagen stammen, wie bereits gesagt ist und an weiteren Beispielen erhärtet werden wird, wie alle Abweichungen und Widersprüche in den Handschriften eines Werkes überhaupt aus der Fantasie der Fälscher und haben ihren Ursprung in den Bemühungen der Geschichtsfabulisten, an gewissen Punkten eindeutige Angaben klüglich zu vermeiden und die Bruchstellen im historischen Fantasiegemälde nach Möglichkeit zu überkleistern. Als Illustration der Verluststatistik mittelalterlicher Handschriften seien im Folgenden noch einige sogenannte Handschriftenstammbäume angeführt. In einem solchen Stammbaum wird in übersichtlicher Weise zweierlei dargestellt. Erstens Erhaltung bzw. der Verlust von Handschriften, Abschriften, Ableitungen eines Werkes. Zweitens das Abhängigkeitsverhältnis der erhaltenen Abschriften bzw. Bearbeitung eines Werkes untereinander. Das verlorene Original wird in folgendem Schema mit einem großen X, verloren gegangene gemeinsame Vorlagen mit einem kleinen X, daneben eventuell noch ein Y oder Z bezeichnet. Erstens, ein geradezu klassischen Beweis für die von der Fälschergenossenschaft planmäßig betriebene Vernichtung echter Geschichtsquellen liefert uns der Stammbaum der Handschriften der in mehr als 100 Exemplaren erhaltenen Geschichte der Langobarden des Paulus Diaconus. Er sieht nach Weiz so aus. Siehe die Grafik 2 im anhängenden PDF. A, B, C bedeuten die erhaltenen Handschriftenklassen. Man sieht, verloren ist die Originalurschrift X und allesamt die gemeinsamen Vorlagen für die einzelnen erhaltenen Gruppen. Hat hier der blinde Zufall nicht mit geradezu verblüffender Planmäßigkeit gearbeitet? Zweitens, der Stammbaum der handschriftlichen Überlieferung der Fuldaer Annalen sieht nach Hellmann so aus. Siehe Grafik 3 im anhängenden PDF. Wir sehen, die Urschrift aus dem 9. Jahrhundert ist verloren. Von der Klasse A existiert eine Abschrift aus der Wende des 9. und 10. Jahrhunderts. Verloren ist auch die Urschrift der Klasse B. Wir kommen auf diese Annalen später noch zurück. Drittens, Stammbaum der handschriftlichen Überlieferung der Beschlüsse von Tribur, Synode, die angeblich im Mai 895 stattgefunden haben soll. Siehe Grafik 4 im anhängenden PDF. Viertens, ganz systematische Arbeit hat der Zufall bei der Vernichtung der karolingischen Reichsannalen, geschrieben 741 bis 829, geleistet. Die Urschrift soll in 4 bis 5 Rezensionen, also Bearbeitungen, vorhanden gewesen sein. Alle diese Urschriften aus dem 8. und 9. Jahrhundert sind restlos verschwunden. Aber merkwürdigerweise hat sich doch aus der nämlichen Zeit allerlei an Abschriften erhalten, zum Beispiel eine Abschrift von B aus dem 9. Jahrhundert, eine Abschrift von C aus dem 9. Jahrhundert, eine Abschrift von D aus dem 9. Jahrhundert. Also genug Abschriften sind vom Zufall erhalten worden. Nur die Urschriften hat er sich für die Vertilgung ausersehen. Eine Urschrift konnte der Zufall nun einmal nicht am Leben lassen. Wir fassen zusammen. Die Tatsache, dass die Urschriften und gemeinsamen Vorlagen von fast allen mittelalterlichen Werken, Chroniken, Annalen usw. so verschwunden sind, kann unmöglich auf das Walten des Zufalls zurückgeführt werden. Es muss von irgendeiner Stelle der Zentrale der universalen Fälschungsaktion ein systematischer Vernichtungsfeldzug gegen diese Urschriften unternommen worden sein. Hierzu ist eine Bemerkung erforderlich. Nicht immer bedeutet das große X eine vernichtete, historisch echte Urschrift. Oft genug ist nämlich unter diesem X nichts anderes als die fälschende Fantasie der Genossen der großen Aktion zu verstehen. Das will heißen, eine Urschrift des betreffenden Werkes ist niemals vorhanden gewesen. Das betreffende Werk ist eine Fälschung, eine Neuschöpfung bis in die letzte Wurzel hinein. Die erhaltenen Abschriften sind dann die richtigen Urschriften aus der Fälscherzentrale und sie sind mit voller Absicht in mehreren Klassen geschmiedet worden, aus dem nämlichen Grunde, wie man die sogenannten Doppelurkunden herstellen musste. Es war den Fälschern nämlich nicht möglich, hinsichtlich der Chronologie und der Namen genau fixierte und eindeutige Angaben zu machen. An richtiger Chronologie und genauer Namensgebung, genauer gesagt, an durchgehender Harmonie zwischen diesen beiden Elementen, Name und Datum, ist die Aktion gescheitert. Eine jede zum mehr oder minder großen Teil erdichtete Chronik musste und wurde auch daher von den Fälschern entweder sofort in mehreren Bearbeitungen fertig geschmiedet, um gewisse Ereignisse chronologisch in der Schwebe zu belassen, oder aber es wurden nach Bedarf im Verlaufe der Aktion eine oder mehrere neue Bearbeitungen hinzugefälscht. In den folgenden Kapiteln werden wir diese Taktik der doppelten historischen Buchführung, der Verschleierung und Vieldeutigkeit an mehreren Beispielen aufzeigen.